Siebter Tag. Nachdem ich tief bis in die Nacht das Gespräch ins Reine geschrieben und vervollständigt hatte, folgte ein langer Schlaf. Ich träumte von Hekuba, die einen Sack Hirse in der Hand hielt. Sie stand in der Tür, lächelnd, während hinter ihr die Grachten von Amsterdam in der Sonne glänzten. Hekuba in Amsterdam? Nun mischte sich das Bewusstsein in den Traum. Ich wunderte mich und sah im gleichen Moment, dass es Alma war, die dort in der Tür stand. Ihr Gesicht war eingefallen, blass, gerahmt von streng gescheitelten Haaren. Sie warf mir einen entsetzlichen Blick zu. Ein bitterer Vorwurf lag darin, etwas Erbarmungsloses. Und nun hob sie, ohne diesen Blick von mir abzuwenden, den Sack Hirse steil in die Luft, und ich sah, dass es kein Sack Hirse war, sondern ein neugeborenes Kind. Ein Schrei entfuhr meiner Kehle, und über diesen Schrei verlor sich der Traum wie der Wald im Nebel. Das Klappen der Tür weckte mich. Hekuba hatte das Haus verlassen. Aus dämmerigen Augen sah ich ihre Silhouette an den Fenstern vorübergehen. Mühsam richtete ich mich auf und blickte eine Weile gegen die hellen Scheiben. Nach dem Frühstück, ich aß die kalten Reste des Eintopfs, klopfte es an der Tür. Ich öffnete und Tekas stand vor mir. »Ich will eine Bergwanderung machen«, erklärte er fröhlich. »Kommst du mit? Das Wetter ist herrlich.« »Ja«, sagte ich verwundert, denn ich hatte Tekas hier nicht erwartet. »Gern.« Ich ging zu meinem Notizbuch, das aufgeschlagen neben meiner Bettstatt lag, nahm es, und als ich mich wieder umwandte, stand die Tür in gleißendem Licht. Ich blinzelte, als ich auf die Straße trat, und folgte Tekas, der gut gelaunt voranschritt. Heute brannte die Sonne so heiß vom Himmel, dass es in der Kopfhaut stach. Wir verließen das Dorf, stiegen den Hügel hinauf und hielten uns links. Bald gingen wir unter Fichten und Kiefern. Ein federnder Waldboden schwang unter unseren Füßen. Es roch harzig. Samen mit spinnenartigen, dünnen, weißen Härchen stiegen wie fremdartiger Schnee zu Dutzenden durch die Luft. Ich wischte mir Insekten aus dem Nacken, während Tekas lachend einige amüsante Geschichten erzählte. Doch mit jedem Schritt wuchs meine Nervosität. Morgen früh würde ich abreisen. Ich wollte noch mehr erfahren über das offene Bewusstsein, über die Möglichkeiten, glücklich zu werden, über die höheren Prinzipien, die Tekas erwähnt hatte. Endlich fragte ich ihn, ob er das Verhältnis zwischen Bewusstem und Unbewusstem noch einmal bildlich fassen könne. Er antwortete sehr heiter und fröhlich. »Oh, das ist nicht ganz leicht, denn jedes Bild präzisiert etwas und schränkt dadurch etwas ein. Vielleicht kannst du dir das mathematische Zeichen für unendlich vorstellen, eine liegende Acht. Der eine Kreis sei das Bewusstsein des Menschen, das Trennen und Bewerten. Der andere Kreis sei die unbewusste Sinneserfahrung, das Verbundensein, das Spüren und Fühlen. Zwischen diesen Kreisen springt der Mensch fortwährend hin und her, so wie Spiegel einen Lichtstrahl von einem zum nächsten werfen. Es ist ein Zittern zwischen diesen Zuständen. Dieses Zittern muss der Mensch zum Stillstand bringen. Er muss die Spiegel aufeinander richten. Er muss den Schnittpunkt beider Kreise anstreben. Dann befindet er sich in einem dritten Zustand. Und auch dafür muss er den Kraftdrang überwinden? Ja, denn dieser drängt. Er verlangt immer einen anderen Zustand als den, in dem sich der Mensch befindet, und befördert dadurch Fremdheit, Ängstlichkeit, Unzufriedenheit, Unglück. Er ist ein Phantom, das Sicherheit verspricht, aber Unsicherheit bewirkt. Und je unsicherer die Welt erscheint, desto stärker lässt sich der Mensch von dem Kraftdrang leiten. Dies scheint mir ein großes Problem der heutigen Zeit zu sein. Die Forschung schreitet voran und die vielen unterschiedlichen Positionen sind für den Einzelnen nicht mehr überschaubar. Und so wird es weitergehen, denn das Denken findet immer neue Standpunkte und Möglichkeiten. Es erschafft Komplexitäten, indem es sie erkennt, und erkennt Komplexitäten, indem es sie erschafft. Doch statt dies als Erweiterung, als Annäherung aufzufassen, statt das Größere zu fühlen, das hier hindurch schimmert, die Verbindungen und Bezüge, halten sich viele Menschen an den Kraftdrang und legen sich feste Standpunkte zu. Sie befinden sich im Ozean und schaffen sich einen festen Grund, um nicht unterzugehen. Dabei sollten sie schwimmen lernen. Was geschieht, wenn sie schwimmen lernen? Dann werden sie sehen, dass sie Teil des Ganzen sind. Sie spüren Lebensfreude, Leichtigkeit, Fröhlichkeit, Glück. Sie erleben eine wahre Sicherheit. Sie sind aufgehoben. Und dann kann auch der nächste Schritt gelingen. Welches ist der nächste Schritt? Sie können sich auflösen. Was geschieht dann? Sie erleben, dass sie selbst der Ozean sind. Ich wischte mir die Schweißperlen von der Stirn. Zwischen den Wipfeln wurde das Ziel des heutigen Tages sichtbar. Wir bewegten uns auf einen Tafelberg zu, dessen untere Hälfte bewaldet war, während sich die obere Hälfte zu einer blanken, breiten Felsspitze erhob. Es sah aus, als sei nicht die Natur um den Stein herum, sondern als sei der Stein über die Natur hinausgewachsen. Ein großer Berg wie ein Zahn und bewachsene Hänge wie Zahnfleisch. Bald hob sich der Untergrund des Waldes. Ein wirres Zickzack der Baumwurzeln gliederte den Pfad in eckige Terrassen, warf sich auf zwischen dunkelblauen Schwämmen und moosigen Steinen. Nun sprach Tekas über vielerlei, sprang von einem zum nächsten, und obwohl ich vieles notierte, konnte ich später nur mühsam die Verbindungen rekonstruieren. Wenn der Mensch seinen festen Standpunkt verlässt, was für ein Bewusstsein entsteht dann? Es ist nichts Festes mehr, sondern fließt, färbt die Dinge nicht mehr nach Standpunkten, sondern färbt die Standpunkte, wird ein freies Spiel, wundert sich, freut sich an der Fortbewegung und Veränderung, zieht keine Grenzen, sondern erkennt sie, kann Zeit und Raum verlassen, gibt der Logik und Kausalität ebenso einen Platz wie dem Nebeneinander, dem Gleichen und Ähnlichen, dem Paradoxen und Intuitiven. Und weil es sich nicht festhalten muss, kann es sich zwanglos mit dem Bewusstsein des anderen verbinden. Aus dieser Befreiung entsteht eine große Heiterkeit, ein großes Glück. Jeder Mensch kennt diesen Zustand. Wo zeigt er sich? Oh, zum Beispiel in der Geselligkeit, in den Momenten, in denen man sich frei austauscht und alles äußern darf. Gefühle, Geschichten, Erlebtes, Gedachtes, Fantastisches, Sinn und Unsinn, wo man sich gegenseitig anstößt, ergänzt, kurzzeitig eins ist. Hier müssen die einzelnen Personen frei sein von Sorgen und Zielen, denn sonst risse ihr Bewusstsein sie immer wieder heraus. Und niemand darf sich behaupten wollen, um nicht den Kraftdrang der anderen herauszufordern. Deshalb entsteht diese Form der Geselligkeit meist in einem privaten Kreis, wo man einander vertraut und seinen Kraftdrang unterdrücken kann. Wer aber seinen Kraftdrang überwunden hat, kann mit jedermann gesellig sein. Zwei sehr unterschiedliche Menschen können Freunde sein, wenn sie nur der anderen Sicht gegenüber offen sind. Immer ist es der Kraftdrang, der Geselligkeit verhindert. Sei es, dass Standpunkte verteidigt werden oder eine Übereinkunft gültiger Standpunkte herrscht, eine Grenze, die nicht übertreten werden darf. Sei es, dass sich das Bewusstsein verkrampft, weil jemand ein bestimmtes Bild seiner selbst aufrechterhalten oder erzeugen will. Das Bewusstsein sollte sich vom Kraftdrang lösen, um dieses Unglück zu überwinden, das es sich selbst schafft. Wir klettern um einen Felsen herum, der mächtig aus dem Waldboden herausbricht, und betreten einen aufsteigenden Pfad. Es gibt viele Momente, in denen sich das Bewusstsein löst. Es löst sich in der Liebe, im Genuss, in der Hingabe, im Naturerleben, in der Wirkung von Musik, Dichtung, Kunst, beim Tanz, in der Fantasie, im Spiel, im Lachen. Im Lachen? Ja, das Lachen ist eine kurze Gelöstheit des Bewusstseins. Für einen Moment hebt es sich über die eigene Sichtweise, über die Starrheit hinweg. So entsteht ein Lachen denn auch oft, wenn Konventionen und Erwartungen gebrochen, wenn starre Muster ad absurdum geführt werden oder bekannte Erfahrungen in einem neuen Licht erscheinen. Der Mensch genießt einen Zustand kurzer Bewusstseinsfreiheit. Doch auch im Lachen kann der Kraftdrang eine Rolle spielen, wenn jemand über einen anderen lacht, wenn fremde Schwäche als eigene Stärke empfunden wird. Hier bewirkt das kurze Überlegenheitsgefühl die Lösung von dem eigenen Kraftdrang. Umgekehrt kann ein verkrampftes Bewusstsein das Lachen verhindern. Wer von einem starken Willen beherrscht ist, von großen Nöten oder starren Ansichten, dem wird das Lachen schwerfallen. Was geschieht beim Spiel? Im Spiel gibt es Momente des Unerwarteten. Daraus gewinnt es einen wichtigen Reiz. Der Ausgang lässt sich nicht vorausberechnen. Der Spielverlauf selbst schafft sich seine Lösung. Oft ist ein Spiel vom Kraftdrang bestimmt, wenn es am Ende einen Sieger gibt, der die Aufgaben des Spiels am erfolgreichsten gelöst hat. Dann wollen die Spieler etwas, wollen ihre Fähigkeiten erproben, wollen sich messen, sich durchsetzen. Daraus entsteht eine Spannung, die sich am Ende des Spiels löst. Diese Entspannung kann eine Zufriedenheit erzeugen. Und diese Zufriedenheit kann entstehen, weil das Spiel ein Spiel ist. Hier geht es nicht um etwas Existenzielles, sondern es handelt sich um einen kleinen Radius gewisser Spielregeln, in dem sich die Beteiligten bewegen. Der Kraftdrang kann frei entfaltet werden, weil er im Rahmen des Spiels bleibt. Dennoch überträgt sich das Gefühl, gewonnen oder verloren zu haben, oftmals auf die spielende Gemeinschaft. Der Kraftdrang ist so stark, dass er über die Grenzen des Spiels hinaus wirken kann. Die Regeln eines Spiels sind so gestaltet, dass sie einen Rahmen bilden, der viele verschiedene Möglichkeiten zulässt. Muster, Abläufe, Verkettungen, Formen, Strukturen. Die Spieler richten sich nach diesen Regeln, begegnen sich neu in einem anderen Raum, werden auf die gleiche Basis gestellt und führen miteinander und gegeneinander die gleichen Prinzipien aus. Auch hier kann sich das Bewusstsein lösen, kann in anderen Strukturen agieren, kann Geistiges, Sinnliches, Allgemeines, Fantastisches in einer anderen Form, in einer neuen Einheit erleben. Hier vollziehen sich übergreifende Prinzipien.